Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wenn man den Adhan hört, liebe Geschwister, dann sagt man das nach, was der Muadzin sagt. Das heißt, wenn er sagt Allahu Akbar, dann sagt man auch Allahu Akbar und so weiter und so fort. Außer wenn er sagt Hayya ala al-Salah und Hayya al-Falah, dann sagt man, anstatt dass man ihm nachspricht, sagt man La hawla wa la quwwata illa billah. Und ist auch logisch nachvollziehbar, denn der Muadzin, der ruft ja zum Gebet auf und zum Heil auf. Und das machst du ja nicht, weil du rufst ja nicht auch. Sonst müsstest du deine Stimme auch erheben. Dann würde jeder sozusagen laut schreien, Hayya ala salah. Sondern du sagst dann, La hawla wa la quwwata illa billah, und bekommst dafür einen Schatz im Paradies, inshallah. Und nach dem Adhan soll man den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam aussprechen, indem man mindestens sagt, Allahumma salli ala Muhammad. Und man kann auch mehr sagen, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Das ist nicht, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns im Hadith nicht gesagt, wie wir es genau zu sagen haben. Und eine Form wäre, dass man das Salat Ibrahim spricht, indem man sagt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Und so weiter. Das ist das Gebet, was wir am Ende des Gebetes sagen. Und dann sagt man, Allahumma rabba hadihi da'at al-tamma wa salat al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fatila wa ba'athu maqaman mahmudan illadhi wa'adtah. Und der letzte Teil, innaka la tukhlif al-mi'ad, ist umstritten und von einigen Hadith-Gelehrten als unauthentisch eingestuft worden, als Schad. Deswegen ist es besser, man lässt ihn einfach weg. Liebe Geschwister, wollen wir inshallah zur Sira übergehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn wir wenig, heute nicht so lange sprechen werden, so 10, 15 Minuten bis zur Iqama, trotzdem wollte ich unbedingt auch über die Sira sprechen. Die Sira ist etwas, was unsere Herzen lebhaft macht und man freut sich darauf, etwas zu hören über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihm nacheifern zu können und um zu sehen, dass die Beispiele, die wir haben in unserer Sunna, die wir unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam haben, sind realistische Beispiele von einem Menschen, der das vorgelebt hat und genau umgesetzt hat. Dass man nicht denkt, das sind einfach Geschichten, die vielleicht schwer wären umzusetzen. Deswegen, wenn man sich mit der Biografie beschäftigt, dann weiß man, dass man, wem man nachzueifern hat. Und viele von den Menschen heutzutage, die Geschwister, sie haben Vorbilder, das ist unglaublich, Vorbilder, viele Jugendliche haben Vorbilder, die haben sie, wie zum Beispiel ein Musiker, ja, oder ein Komponist oder ein Fußballspieler. Also wenn man sowas hört, da kriegt man eine richtig enge Brust. Wie kann ein Jugendlicher solchen Menschen folgen? Wie kann ein oder irgendein Denker oder was nicht was, oder vielleicht auch ein Koch, was weiß ich, ja? Und die Leute folgen sich den Menschen und lieben sie und hängen Poster von ihnen auf. Und das Witzige ist, manche von denen am Ende nehmen den Islam sogar an. Weil, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Leute, das war alles Quatsch, was ich gemacht habe. Ich möchte jetzt euch sagen, nehmt den Islam lieber auch an. Und dafür gibt es in der Realität gibt es Beispiele von Menschen, die bekannt gewesen sind in der Jahiliyyah, die den Islam angenommen haben. Weil sie eingesehen haben, dass ihr altes Leben, nachdem sie gelebt haben, hat sie überhaupt nicht glücklich gemacht. Und das Geld, was sie besessen haben, und was sie, den Ruhm, den sie genossen haben, das alles hat sie nicht glücklich gemacht. Was sie glücklich gemacht hat, ist dann irgendwann mal zu sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Warum? Weil, liebe Geschwister, sie verstanden haben, dass man, stellt euch mal vor, man benutzt ein Gerät, das man bekommen hat, nicht so, wie man es benutzen sollte. Du hast eine Kamera geschenkt bekommen, aber du verwendest sie so, als wäre sie eine Unterwasserkamera. Aber sie ist keine Unterwasserkamera. Diese Kamera geht in einem Augenblick kaputt. Dein Handy genauso. Und du denkst an Unterwasserhandy. So, der Mensch ist das Gleiche, liebe Geschwister. Der Mensch ist ein noch viel komplexer aufgebautes Geschöpf oder Gerät oder nenn es wie du willst. Wenn du den Menschen nicht so funktionieren lässt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorgegeben hat, durch seine Anleitung, seine Gebrauchsanweisung, der Koran, dann, liebe Geschwister, wird der Mensch auch nicht richtig funktionieren. Und der Mensch wird unzufrieden sein. Das ist seine dass er nicht funktioniert. Er ist unzufrieden. Er hat Sorgen. Er hat kein Ziel. Er hat Probleme, die er nicht lösen kann. Er weiß nicht, wie er damit umgeht. Warum? Weil er sich selbst nicht so verwendet, wie er sich verwenden sollte. Und wie sollte er sich selbst verwenden? Als Diener Allahs. Du hast ihn so verwendet. Dieser Körper braucht das Gebet. Der Körper braucht die Hajj. Der Körper braucht die Ergebenheit. Dann ist er erst so, wie er eigentlich funktionieren wird. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, wie wir im letzten Unterricht kennengelernt haben, hat sehr viel durchmachen müssen. Und hat sehr viel gelitten. Wir sind immer noch in der mekkanischen Periode, da werden wir noch ein bisschen bleiben. Ja. Und die Da'wa ist jetzt mittlerweile öffentlich geworden. Nach öffentlicher Ruf der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Islam auf. Und es gibt 5 Personen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schaffen gemacht haben. Und die haben es sozusagen zu weit getrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Aya über sie herabgesandt, in der es heißt, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Und diese Aya, liebe Geschwister, in Surat al-Hijr, bedeutet auf Deutsch, wir genügen dir als Schützer vor den Spöttern. Wir genügen dir als Schützer vor den Spöttern. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wer sind diese Spötter? Abdullah ibn Abbas berichtet uns, dass es genau 5 verschiedene Personen sind. Er sagte, mit dieser Aya sind 5 Personen gemeint. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich bei Allah über sie beschwert, dass sie ihm das Leben schwer machen, dass sie ihm immer Steine in den Weg legen auf dem Weg der Da'wah. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, das Bittgebet seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam erhört und hat zu ihm den vertrauenswürdigen Geist herabgesandt und zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt. Allah subhanahu wa ta'ala hat Jibril alaihi salam von oben zu ihm nach unten geschickt, um ihn zu fragen, was hat er für ein Problem? Was ist dein Problem? Was ist deine Sorge, o Gesandter Allahs? Wie können wir dir helfen? Das ist eine Karama, liebe Geschwister. Das heißt, das ist ein Gottesgeschenk für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine Sache, die passiert nicht alltäglich. Auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert das nicht alltäglich. Jibril a.s. wird geschickt, dieser Engel, der eigentlich mit der Offenbarung beauftragt ist. Er wird geschickt von Allah subhanahu wa ta'ala zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem reinsten aller Menschen, um ihn zu fragen, was hast du für ein Problem, was hast du für eine Sorge, womit können wir dir helfen? Und da fragt jemand, oder da wird jemand geschickt, der dir wirklich helfen kann mit Allahs Erlaubnis. Und da sagte, ihm beschwerte sich eben über diese 5 Personen. Und Jibril a.s. hat dann, Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür gesorgt, dass diese 5 Personen nach und nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam präsentiert werden. Könnt ihr euch vorstellen? Wie eine Live-Schaltung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht jetzt den ersten Al-Walid ibn al-Mughira vor sich. Er sieht ihn vor sich. Und der Prophet sagt, das ist einer von denen, die mich beleidigen und mich stören und mich quälen. Daraufhin hat Jibril a.s. einmal genickt oder geneigt mit seinem Kopf in Richtung einer Ader von seinem Fuß. Einfach einmal drehen. Ich mache es nicht nachmachen, weil ich weiß nicht, wie ein Engel aussieht. Ja? Deswegen ist es immer gefährlich, dass man es nachmacht. Aber so ist es überliefert worden, dass er geneigt hat mit seinem Kopf in Richtung einer Ader, einer dicken Ader seines Fußes. Danach hat er ihm die 2. Person in richtiger Gestalt gezeigt. Al-Aswad ibn al-Muttalib. Und Jibril a.s. hat geneigt in Richtung seiner beiden Augen. Dann hat er ihm gezeigt Al-Aswad ibn Rauf. Und Jibril hat geneigt in Richtung seines Kopfes. Und dann hat er ihm den nächsten Al-Harith ibn Ghaytala. Und Jibril hat geneigt in Richtung seines Bauches oder seines Kopfes. Und dann den 5. Al-As ibn Wa'il, und Jibril hat geneigt in Richtung seines Körpers, Körperinneren. Was ist dann passiert? Diese Menschen nach und nach hat etwas getroffen. Der erste, Al-Walid, derjenige, der in dessen Richtung, dessen Ader eines Fußes er geneigt hat, gezeigt hat oder geneigt hat, der ist gelaufen. Und da hat jemand mit Pfeil und Bogen rumgespielt und hat ihn dann aus Versehen abgeschossen. Er hat ihn getroffen an seinem Fuß, er hat geblutet und dann ist verblutet und ist gestorben. Ja, jeden Mal, wo Jibril geneigt hat in Richtung einer der fünf, hat er zu ihm gesagt, du bist jetzt vor ihm sicher. Du bist vor ihm geschützt, mach dir keine Sorgen mehr. Der erste ist gestorben, weil er hat einen Pfeil getroffen und ist daran verblutet. Der zweite, derjenige, in dessen Augen er geneigt hat, ist danach blind geworden. Und so hat er auch der Da'wah nicht mehr schaden können, weil er mit sich selbst beschäftigt war. Und manche sagen, aber es gibt eine weitere Version, wo es heißt, dass er, wo es genau beschrieben ist, was mit ihm passiert ist. Und zwar hat er Schatten gesucht unter einem Baum. Und dann hat der Baum durch Allahs Erlaubnis die Stacheln des Baumes haben in sein Auge gestochen. Und sie haben ihn erstochen. Und er hat geschrien und um Hilfe gefleht und die Leute gerufen. Und die Leute sagen, was ist mit dir los? Wir sehen nichts. Warum schreist du? Die sagten, der wäre verrückt. Und er ist daran erblindet. Und der dritte, in dessen Kopf er gezeigt hat, hat Kopfwunden bekommen und ist an diesen Verletzungen ebenfalls gestorben. Und der vierte, in dessen Bauch oder Kopf er gezeigt hat, dessen Richtung Kopf gezeigt hat, der hat innerlich etwas ähnliches wie eine Verblutung bekommen. Aber sie reden im Hadith von gelbem Wasser. Allahu a'lam, was damit gemeint ist. Das bis nach oben gestiegen ist in seinen Mundbereich, sodass er daran ebenfalls gestorben ist. Und der fünfte von ihnen hat in dessen inneren Körper gezeigt, in ihn sind Dinge eingedrungen wie Unkraut, die sich in seinem Körper abgesetzt haben. Und daran ist er ebenfalls gestorben. An irgendeiner Krankheit ist er gestorben. Allah weiß am besten Bescheid, wie das genau geschehen ist. Und in einer anderen Überlieferung heißt, dass er gelaufen ist und von einem Dorn gestochen worden ist und dieser Dorn eben dafür gesorgt hat, dass er daran gestorben ist. Darüber gibt es, liebe Geschwister, verschiedene Überlieferungen. Manche davon sind authentischer, manche sind davon weniger authentisch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr viel erlitten hat und man hat ihn versucht zu ermorden. Und das war ja dann nachher so, also es ging so weit, dass man ein bisschen ihn versucht hat, auch zu töten, sallallahu alaihi wasallam. Und das war dann auch der Grund, warum er nachher auch ausgewandert ist, nach Medina ausgewandert ist, weil er wusste, dass die Leute ihn töten würden. Und dazu gibt es eben zwei Überlieferungen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und dann beende ich auch, inshallah, die Sitzung. Die erste Überlieferung ist der Hadith von Abdullah ibn Abbas, den Imam Ahmad rahimahullah in seinem Musnad überliefert und die Muhaqqiqun des Musnad sagten, der Hadith ist Hasan. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die Leute, die etwas zu sagen hatten, die hohe Schar unter den Leuten der Quraysh, sie haben sich zusammen versammelt. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Hijr. Das heißt, da wo bei der Kaaba, ihr wisst, da gibt es ein kleines Becken, nennt man das, Hijr nennt man das. Da haben sie sich dort versammelt. Das heißt, in der Kaaba haben sie sich versammelt. Und sie haben einander versprochen und geschworen bei Al-Lat und Al-Uzza und bei Manah und bei Isaf und bei Na'ila. Gottheiten, die sie angebetet haben, neben Allah, wal-iyadu billah. Sie haben bei ihnen geschworen und versprochen, sobald sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nächste Mal sehen, stehen sie alle gemeinsam auf und töten ihn alle gemeinsam. Und der Sinn ist was? Der Sinn ist, wenn nämlich einer ihn töten würde, dann gäbe es ein Problem. Dann müsste man natürlich Wiedervergeltung üben an den Mörder. Und dann gäbe es vielleicht Aufstand unter den Leuten von Quraysh. Die Leute von Quraysh an sich, das sind ja verschiedene Asha'ib, verschiedene Unterteilungen in dieser Kabila, in diesem Stamm. Deswegen haben sie gesagt, nee, wir machen das ganz einfach. Wir holen von jedem Unterabteil eine Person. Und jeder hilft mit. Deswegen nachher, wenn es zu einem Prozess käme, dann würden alle Leute sagen, wisst ihr was, statt dass wir jetzt von jedem jemanden nehmen und an ihm Wiedervergeltung üben, verzeiht jeder dem anderen, sagt es erledigt. Versteht ihr? Das ist der Sinn dessen. Und selbst wenn es zu Blutgeld käme, jemand sagt, ich möchte gerne Blutgeld haben, dann ist die Antwort ganz einfach, okay, du gibst dem Blutgeld, dann musst du wieder zurückgeben, also sind wir wieder quitt. Das war der Sinn. Sie haben gesagt, wir stehen alle gemeinsam auf und töten ihn gemeinsam. Sallallahu alaihi wasallam. Fatima radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat davon Wind bekommen und ist deswegen weinend nach Hause gelaufen zu ihrem Vater sallallahu alaihi wasallam, hat sie ihm gesagt, Gesandter Allahs, ich habe das und das mitbekommen und die wollen dich töten, sobald sie dich das nächste Mal getroffen haben. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oh mein Töchterchen, gib mir Wasser, um Wudu zu machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam vollzog den Wudu und daraufhin ging er zum Masjid al-Haram. Da, wo diese Leute sich getroffen haben und immer noch sitzen, wo sie darüber gesprochen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht mit vollem Mut geht er hin zu den Leuten, die gerade eben noch darüber gesprochen haben. Sobald sie diesen Mann sehen, werden sie ihn töten. Sobald sie ihn gesehen haben, haben sie untereinander gesagt, da ist er, da ist er, jetzt ist die Chance, da ist er. Aber gleichzeitig haben sie ihren Kopf nach unten geneigt, heißt im Hadith, dass bis ihr Kinn die Brust berührt hat, also nach unten. Wisst ihr warum? Weil sie sich geschämt haben. Sie haben sich geschämt. Ihnen ist bewusst geworden, wie unverschämt sie sind. Wie unverschämt kann man sein, einer Person gegenüber, die andere Menschen zum Guten aufruft, dazu Allah alleine anzubeten, nicht ungerecht zu sein, den Kontakt zu Verwandten zu pflegen, die Hajj zu vollziehen, dass man nichts haram macht, wie Zinsen nehmen, Zinsen geben, kein Alkohol trinken, dass man niemanden schlägt, dass man niemanden bestiehlt, beklaut, dass man niemanden Unrecht tut in jeglicher Form, und diese Person versuchst du zu töten? Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Eine Person, die in einem Land ist, wo es fast niemanden gibt, der zu Gutem aufruft. Der eine ruft zu Musik auf, der nächste ruft zu Filmen auf, der nächste ruft zu Alkohol auf, der nächste ruft zu Casinos auf. Und da gibt es ein paar Leute, die rufen zum Guten auf, zum guten Charakter, zum guten Anstand, zum Spenden, zur Unterwürfigkeit, zur Gottergebenheit, zu guten Dingen. Und die werden fertig gemacht. Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Als Abu Bakr radiallahu anhu es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten hat, ist er aus Mekka raus. Und er wollte weggehen. Da hat er jemanden getroffen, ein Stammeshäuptling, würde man jetzt sagen. Das hört sich nicht so toll an heutzutage mehr, aber ein Stammeshäuptling gefunden und getroffen unterwegs. Hat sich wieder, Abu Bakr, wo bist du hin? Sagt er, ich gehe weg. Ich versuche mich zu retten und meine Religion ebenfalls und versuche, es ist woanders hinzugehen. Und sagt er, wohin? Sagt er, irgendwohin, wo ich Allah alleine dienen kann und niemand mir etwas antut, nur weil ich Muslim bin. Er hat Hijra gemacht. Und dann sagt der Mann zu ihm, nein, du nicht. Du behandelst die Menschen gut. Und du behandelst deine Gäste gut. Und du behandelst, du pflegst den Kontakt zu deinen Verwandten. Und du spendest Geld an die armen Menschen. Ein Mensch wie dich, den darf man nicht doch nicht verscheuchen, das geht nur nicht. Wenn die Menschen solche Menschen verscheuchen, dann bleibt ja niemand Gutes mehr übrig. Dann brauchen sie nicht sich wundern, wenn die Strafe Allahs über sie kommt. Wenn du die guten Menschen verjagst von irgendwo, brauchst du dich nicht wundern, wenn Allahs Zorn über sie kommt. Und wir sind überzeugt davon, dass der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufschub gewährt und uns nicht bestraft, ist auf jeden Fall, dass Allah bestimmt hat natürlich, wann wer sterben wird, zweifellos. Aber ein weiterer Grund ist, wie Allah gesagt hat im Koran, niemals würde Allah es zulassen, dass er euch bestraft, solange du unter ihnen bist. Und solange sie um Vergebung bitten, wie es in Surat al-Anfal heißt. Das heißt, solange es Menschen gibt, die Gutes tun und die anderen nicht die Oberhand gewinnen, können wir immer Hoffnung haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufschub gewährt und uns Zeit gibt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klipp und klar gemacht in einem Hadith, dass wenn das Unheil überhand nimmt, dann werden auch die Menschen, die gut sind, draufgehen. Und Yawm al-Qiyamah, jeder wird auferstehen gemäß seiner Absicht, die er gehabt hat. Ja. Und deswegen ist das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten ein Teil des Islam. Und wir können nicht einfach zusehen, wie die Menschen schlechte Sachen machen, ohne dass wir die Menschen darauf hinweisen, solange es uns in unserer Macht natürlich steht. Ja. Ohne die Geschichte darüber weiter auszuschweifen, sage ich kurz zu Ende. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging in diese Sitzung rein und entschuldigt die Geschwister, die zum Beten gekommen sind. Wir sind gleich, inshallah, beten wir zusammen. Barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging rein, sie haben sich geschämt, sie haben ihren Kopf gesenkt und sie haben nicht einmal ihn angeschaut, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, davor, sie haben sich geschämt, weil der Prophet hat mitgekriegt, was sie da über ihn erzählen. Ein Verwandter von ihnen, der mit ihnen aufgewachsen ist, 40 Jahre, galt er als ehrlicher Mann, guter Mann, vertrauenswürdiger Mann. Und plötzlich nur, weil er sagt, La ilaha illallah ist ein Lügner, ein Spinner, ein Verrückter, ein Besessener, ein Verzauberter. Das macht keinen Sinn. Sie haben sich geschämt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging zu ihnen hin, bis er bei ihnen, vor ihnen stand. Und dann hat er ein bisschen Erde genommen vom Boden und hat gesagt, mögen eure Gesichter verdorben sein. Und hat diesen Sand geschmissen auf sie. Und der Prophet, und Abdullah ibn Abbas sagte, jeder von ihnen, der etwas von diesem Sand abbekommen hat, ist am Tag von Badr als Kafir gestorben. Und das war das Ergebnis. Eine Person, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder den Islam oder den die Duat ila Allah subhanahu wa ta'ala, sie so behandelt, das wird ihr Ende sein, dass sie als Kafir sterben und dann werden sie niemanden haben, der ihnen helfen wird. Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige Helfer und er wird ihnen auch nicht helfen und er wird sie im Stich lassen. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir alle als Muslime sterben und den Islam keine Steine in den Weg legen, denn manche Menschen durch ihr Verhalten und durch ihre Taten, was sie sagen, machen es den Da'iyas schwer. Und wir bitten Allah darum, dass er unser Wissen vermehrt und dass er unsere Taten akzeptiert. Möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Und noch einmal Entschuldigung an die Geschwister, die gekommen sind zum Beten, dass wir länger gemacht haben als eigentlich geplant. Wa jazakumullahu khairan. Und kumu ya sadiq.